1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das ist die Freitag-Nacht-Ausgabe hier von uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050, Mailadresse domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht, der heißt Jörg. Und der Jörg ist 50 Jahre alt. Hallo Jörg. Ja, hallo Domian, grüß dich. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass sich letzte Woche meine Freundin bei mir zu Hause umgebracht hat. Deine Freundin hat sich bei dir zu Hause umgebracht? Ja. Letzte Woche? Im Suff. Vor 6 Wochen schon mal versucht. Und diesmal hat es leider geklappt. Im Suff? Ja. Erzähl mal genau, was passiert ist. Ja, es war so, dass sie also sowieso psychisch ziemlich labil und Alkoholikerin war. Mhm. Und hat eigentlich immer mehr bei mir gelebt als bei sich zu Hause. Und immer wenn wir streiten, dann ist sie weggelaufen nach Hause. Mhm. Und dann hatte sie vor 6 Wochen ihren 50. Geburtstag. Ja. Und dann hat sie sich eben auch betrunken und hat dann eine ganze Packung Tabletten geschluckt. Und ich konnte sie so eben gerade am nächsten Tag noch retten. Ja. Und jetzt ist es so gewesen, dass sie wieder hier war. Mhm. Zurückgekommen ist. Sie war eingewiesen, zwangsmäßig in Psychiatrie. Mhm. Und nach 4 Tagen haben die wieder gehen lassen. Mhm. Und dann ist sie zu ihrer Psychiaterin gegangen und die hat ihr eine Familienpackung von den Tabletten in die Hand gedrückt, mit denen sie sich jetzt hier umgebracht hat. Und sie hatte vorher einen Versuch ja auch schon mit Tabletten gemacht. Ja, genau. Das mit denselben. Mit denselben sogar? Ja. Das ist ja unglaublich. Und dann hat sich was ist jetzt genau bei dir da in der Wohnung passiert? Abends gab es einen Streit und sie ist zum Nachbarn gegangen. Ich habe mich schlafen gelegt, dann ist sie hochgegangen, hat sich den Tablettencocktail gemacht und hat sich neben mich gelegt, ist eingeschlafen. Als ich wach geworden bin, war sie schon eiskalt und stocksteif. Ach du lieber Gott. Also neben dir im Bett gestorben. Hat sich extra neben mich gelegt, ja. Und du hast davon gar nichts mitbekommen, weil du schon geschlafen hast. Ich bin sogar am nächsten Tag extra leise aufgestanden, damit sie nicht wach wird, ja. Ach, das hast du gar nicht in dem ersten Moment dann gemerkt, als du aufgewacht bist? Nein. Da bist du aufgestanden, warst leise und hast dich geduscht oder was weiß ich. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du gemerkt hast, dass sie tot ist? 4-5 Stunden. 4-5 Stunden noch? Dann war noch der Nachbar hier und wir waren Kaffee trinken zusammen und ich war noch mit dem Hund draußen. Und dann kam ich nach Hause, ich denke, jetzt guckst du mal nach ihr, so wie man so sagt, ob sie noch lebt, so ungefähr. So, dann habe ich sie angefasst und dann war sie stocksteif und eiskalt. Ja. Ach du lieber Gott. Ja. Was für ein Schock. Das kannst du mal sagen. Was für ein Schock, was hast du denn da gemacht? Da habe ich immer geschrien, wie am Spiel. Ja, glaube ich. Ja. Und dann bin ich runtergerannt und dann habe ich die Feuerwehr gerufen, ja, und dann die übliche Prozedur. Da war sie wirklich ganz eiskalt und für dich war ganz klar, sie ist tot. Das ist das Schlimme. Also ich habe sie sogar fotografiert. Das Bild, das kann ich noch mitleben. Das kann ich auch vergessen. Aber dieses Anfassen von dem kalten Körper, das geht mir nicht aus dem Kopf. Weil man so einen Menschen ja gar nicht kennt. Seitdem das Schlafzimmer nicht mehr betreten. Mhm. Ich habe glücklicherweise Freunde, die für mich das Bett abgezogen haben und so weiter. Wahrscheinlich war doch dann lange die Polizei da und hat alles untersucht. Lange gar nicht. 2 Stunden oder so, dann saß ich hier, ja. Ach, also die müssen erstmal klären, ob das nun wirklich eine Selbsttötung war. Ja, kurz untersucht und mitgenommen, muss obduziert werden und das war's. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen? Etwas über 2,5 Jahre. Ich könnte mir vorstellen, so wie du es gerade geschildert hast, dass das durchaus schwierige Jahre waren aufgrund ihrer Erkrankung. Also wir haben uns bestimmt 20 Mal getrennt in der Zeit. Sie wohnte hier im Ort. Hm. In einer eigenen Wohnung und ihr Ex-Freund wohnte oben drüber dem Haus. Mhm. Und es gab ständig Polizeieinsätze. Der letzte war 2 Tage vor ihrem Tod. Und es gab nur Ärger und Heckmeck und Hickhack und hin und her. Es war sehr, sehr schwer. Hast du denn und die Frau? Jeder hat gesagt, du bist verrückt, warum hältst du denn zu dir? Mein Nachbar hat gesagt, du wärst ein Weichei. Mein Vater sagt, du bist bekloppt. Warum hast du noch zu ihr gehalten? Warum? weil ich sie geliebt habe. War ein ganz armes, kleines Mädchen. Mhm. Mhm. Zwar 50, aber ja. Ein kleines, armes Mädchen. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn man so einen Schock erlebt hat, dass man das erst dass du es vielleicht jetzt noch gar nicht richtig begreifst, was da passiert ist. Nee, nee. Du kannst nicht in dieses Schlafzimmer gehen. Überhaupt nicht. Wo schläfst du denn zurzeit? Im Wohnzimmer. Mhm. Also ich habe glücklicherweise ein paar Freunde, die haben das für mich sauber gemacht und weggeräumt. Mhm. Und aber das kann ja, sind natürlich auch Körperflüssigkeiten ausgetreten und so. Ach so, das auch noch. Ja, klar. Mhm. Das heißt, du musst die Matratze doch wechseln dann. Ja, ja, ich kann das nicht betreten, überhaupt nicht. Ich kann da nicht rein. Mhm. Mhm. Ja, und weil ich eben ganz schlimm finde, dass sie eben erst 6 Wochen vorher das versucht hat. Ja, das wollte ich gerade, das wollte ich gerade ansprechen. Neben dem persönlichen Unglück, das du erlebst, verbirgt sich dahinter ja auch ein Medizinskandal eigentlich. Genau, so sehe ich das, ja. Ja. Ja. Ja, und wie gesagt, sie hatte also eine Zwangseinweisung nach diesem letzten Versuch, das war an ihrem 50. Geburtstag, genau. Mhm. Und man hat sie deiner Auffassung nach viel zu schnell raus. Ich habe sie gerade noch gerettet, weil sie hat sich nicht gemeldet, ja. 3 Tage lang. Und dann habe ich diesen Nachbarn, diesen Ex von ihr angerufen und habe gesagt, du musst gucken, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Dann ist der runter und dann war sie völlig desorientiert. Mhm. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, ja, dann kümmere dich mal um deine Verlobte. Also eigentlich hätte sie länger in der Klinik bleiben müssen. Ja, natürlich. Zum anderen hätte die Psychiaterin auf keinen Fall ihr nochmal so viele Tabletten aufgeben. Genau, eine Familienpackung doppelt so stark wie die letzten. Ja. Nun ist natürlich zu überlegen, jetzt musst du erstmal mit deinem Trauerschmerz einigermaßen klarkommen, es ist ja ganz frisch noch, ob danach etwas zu unternehmen nötig ist oder ob du etwas unternehmen willst. Ich habe es der Polizei gesagt, aber andersrum frage ich dich, was soll das denn helfen? Naja, man holt sie natürlich nicht. Das ist eine Ärztin, über die, na gut, du kennst vielleicht Drogenärzte, ne? Oder sonst wie eben Suchtärzte. Mhm. Da gibt es welche, die verschreiben eben. Mhm. Und sie ist eine von denen. Aber ich finde, dass man das nicht hinnehmen darf. Und wenn du deiner Freundin jetzt schon nicht mehr helfen kannst du vielleicht durch eine Aktion helfen, dass das so etwas nicht nochmal bei einem anderen Menschen durch diese Ärztin passiert. Also die Freundin kam hier hin und sagte, die hat gesagt, ja, hier hast du wieder die Tabletten, aber diesmal nicht alle auf einmal schlucken, ne? Also so lapidar gesagt. Ja, ne? Nach dem Motto, hier hast du, aber pass diesmal besser auf, so ungefähr, ja. Wie lange insgesamt war deine Freundin schon alkoholkrank und psychisch sehr labil? Also alkoholkrank war sie 10 Jahre in Behandlung, seit ungefähr 2 Jahre. Hm. Ich habe sie in Behandlung gebracht, als ich sie kennengelernt habe. Ach so, das ist durch dich initiiert. Sie war bei meinem Psychologen damals, hat so eine Gesprächstherapie gemacht. Hm. Mit dem habe ich vorhin gesprochen, der hat sich ganz lieb gemeldet. Hm. Kann ich vielleicht mal auch sagen, wer das war? Das war der Herr Gaul aus Wuppertal. Ganz, ganz lieber Mensch. Ja, ja. Neurologe eigentlich. Jetzt wird deine Freundin obduziert, sagst du? Ja. Das also ich habe von der Tochter gehört, die früheste Freigabe ist hier am 29. Ja. 29. November. Das heißt, ja, und dann fürchte ich jetzt, dass dieser Typ, der da maßgeblich dran schuld ist, dass der dort auch auftauchen wird auf der Beerdigung. Welcher Typ? Dann mache ich mir Sorgen, dass da irgendwas passiert. Moment, welcher Typ? Ihr Ex? Ja, oder? Ihr Ex, der da über ihr gewohnt hat, ja. Du machst dir Sorgen, dass da was passiert? Was heißt das? Dass der Unsinn macht, ja, dass der gewalttätig wird und dass der diese Beerdigung sprengt. Ach so. Ich habe schon überlegt, ob ich überhaupt hingehe, aber ich muss. Ja, muss man, wird er das denn überhaupt erfahren, wann die Beerdigung ist? Ja, die Tochter hat gesagt, wer sich verabschieden soll, der soll und die mag den zwar auch nicht, aber ich verstehe sie auch irgendwo unter dem Punkt, ja. Mhm. Also das ist jetzt noch eine Unwägbarkeit in all dem ganzen Trauerchaos. Das auch noch. Es ist ja auch schon schlimm, dass ihr jetzt noch nicht euch verabschieden könnt, dass ihr sie noch nicht beerdigen könnt. Jetzt muss man wieder warten. Und die Vorstellung, was machen sie mit ihr alles? Das sind ja alles. Ich sehe und weiß, sie liegt da im Kühlfach. Das ist furchtbar. Ja, das ist ganz schlimm. Das tut mir auch sehr, sehr leid für dich, weil das ist. Die ganze Geschichte ist grauenhaft, letztendlich. Ja. Jetzt musst du natürlich überlegen, wie du jetzt weiter vorgehst, ob du in dieser Wohnung wohnen bleiben willst und kannst. Das muss ich, das geht gar nicht. Das musst du. Mhm. Das ist nicht anders möglich. Ja, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn du nach einer gewissen Zeit vielleicht dieses ganze Zimmer renovierst und umstellst. Ja, so habe ich das Zimmer gekriegt, Hammer. Ich bin an dieses Schlafzimmer genau auf diese Art und Weise gekommen. Wie? Dort ist auch jemand drin gestorben und die hat mir das dann geschenkt. Ach so. Ja. Ich kann es mir auch nicht leisten, ein neues zu kaufen. Ja, ja. Aber dass du ein bisschen was veränderst in dem Zimmer und dass du es anstreichst. Nee, ist wirklich nicht möglich. Ja, du kannst es auch anstreichen. Ja, anstreichen schon, aber es hilft mir ja nichts. Es geht mir ja um das Bett und. Ja, ich verstehe. Nee, hilft nichts. Jörg, hast du denn Menschen, mit denen du über das, was nun grauenhafterweise geschehen ist, sprechen kannst? Ja, zwei. Mein Vater lebt leider auf Gran Canaria. Mhm. Und der ist da, sagen wir mal, etwas härter gesotten. Mhm. Was sagt er? Er versteht mich zwar, aber er sagt, na gut, sagte, meine Frau, die wollte leben und durfte nicht. Mhm. Und deine Frau, die wollte eben nicht, ne? Und was beschwerst du dich so ungefähr? Nimmst du eigentlich deiner Freundin das ein wenig übel, dass sie ja, sich das... Natürlich. Also es ist nicht nur Mitleid, sondern auch Zorn da? Alles. Mhm. Alles auf einmal. Das ist ja das, dieses Gefühlschaos, was mich so fertig macht. Ja, ich verstehe, Ja. Jörg, das tut mir wirklich sehr leid, was da passiert ist, wirklich. Ja. Wir werden dich mal jetzt nochmal zurückrufen. Und mir wäre ganz wohl, wenn wir dir noch ein paar Adressen an die Hand geben. Eine habe ich. Du dich vielleicht wenden könntest, wenn es zu schlimm ist und du es nicht mehr aushältst. Ja, das wäre lieb. Sehr gerne, Jörg. Alles Gute, viel Kraft. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ich danke dir. Ich finde das schön. Tschüss, Jörg. Tschüss. Ja. 0800-220-5050. Nicole, 40 Jahre. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen, Domian. Nicole, was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem mit meinem Freund, den ich sehr liebe. Bin seit einem Jahr mit ihm zusammen, also quasi am 24. Dezember sind wir zusammengekommen. Mhm. Und er möchte mit mir keinen Sex haben. Er möchte was? Keinen Sex haben. Er möchte keinen Sex haben? Nein. Wie, die ganze Zeit schon nicht? Nee, es hat sich verändert ab Mai diesem Jahr. Mhm. Vorher haben wir mehr oder weniger wahnsinnigen Sex gehabt und wir haben auch regelmäßigen Sex gehabt und es war alles super. Guten Sex gehabt. Guten Sex. Mhm. Ich muss auch nur dazu sagen, dass wir zusammengekommen sind, aber von meiner Seite aus, ich war mehr oder weniger so ein kleiner Arschloch zu ihm. Mhm. Ich wollte ihn einfach nur zum Sex haben und mehr nicht. Aber er hat Moment, sich ich verstehe nicht richtig. Du wolltest ihn nur zum Sex haben? Ja. Am Anfang? Also keine Bindung, in Wirklichkeit keine Bindung an eingehen. Und hast dich dann doch in ihn verliebt? Absolut. So, und was ist dann ab Mai passiert, dass er keinen Sex mehr mit dir wollte? Ja, ab Mai ist das so passiert, dass er mich angerufen hat und meinte eben, ich kann das nicht mehr, dieser Ding und hier. Diese Gefühlsschwankung, dass ich Moment, du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Er hat dich angerufen und hat gesagt, ich kann das nicht mehr. Was? Ganz genau. Und was hat er weiter gesagt? Ja, diese ganze Gefühlsschwankung, weil ich mal gedacht habe, ja, mal sind wir zusammen, mal Ach so, verstehe. Also ich war so ein kleiner Arschloch. Ja, und da wurde ich wach. Mhm. Und da habe ich wirklich gesehen, wen ich eigentlich vor mir habe. Mhm. Einen ganz, ganz tollen Menschen. Und da ist ja klar geworden, dass du ihn eigentlich liebst. Ja, genau so. Hast du ihm das denn dann auch klar gesagt im Sommer? Ich habe ihm das auch gesagt. Ich habe meine Liebe gestanden. Davor hat er mir zum Beispiel gesagt, er möchte mit mir heiraten, Kinder haben und so die ganze Planung. Und das hat mich ein bisschen am Anfang richtig aus dem Bann geworfen. Aber, und sagte, nee. Aber nachdem du ihm das dann gesagt hast und dann gestanden hast, müsste das Gefühl Chaos doch geordnet gewesen sein. Es hätte doch für ihn gut sein müssen. Dennoch hat er nicht mit dir mehr geschlafen danach. Ja, er meinte eben, dadurch, dass ich ihm so ein Durcheinander die 5 Monate lang im Kopf gemacht habe, konnte er sich nicht von heute auf morgen umstellen. Gut, das war Mai, jetzt haben wir November. Genau. Und es ist seit Mai nichts zwischen euch gelaufen? Doch, nur nach seinem Wunsch. Nach seinem Wunsch. Ja, na, immerhin. Und wie oft war das? Boah. Kann man sagen, einmal im Monat, wenn es hochkommt. Und war das dann gut und schön für dich und für euch? Also nicht mehr so, hat sich keine Mühe mehr so gegeben. So. Hast du ihn denn darauf jetzt auch angesprochen, was denn nun los ist? Und ja, genau, das ist das Problem. Ich rede die ganze Zeit mit ihm und er schweigt. Oh. Er sagte ja, zuerst sagte er mir ja, das hat mit dem Durcheinander zu tun. Na gut, das ist jetzt eine alte Jacke von das ist ganz schon. Genau. Dann hat er gesagt, ja, das hat mit meiner Figur was zu tun, obwohl er. Mit deiner? Mit seiner. Mit seiner Figur. Ist er dünn, dick? Ja, der ist normal. Der hat nur ein bisschen kleinen Bauchansatz, ansonsten Einsatz. Ansonsten ist alles in Ordnung bei ihm, also, finde ich. Wenn er sagt, das hat mit seiner Figur etwas zu tun, meint er damit, dass er sich schämt, mit dir zu schlafen? Ja, denke ich schon. Obwohl ich ihm gesagt habe, also ich finde dich ganz sexy, ich bin voll scharf auf dich. Mhm. Hatte er denn vorher Anfang des Jahres eine andere Figur? Nein, genau die gleiche. Ja, also ist das ja auch Unsinn. Genau. Ja. Deswegen, das habe ich mir gesagt, das kann nicht wahr sein. Und dazu hin kommt es noch, also ich bin eine gut, sehr gut aussehende Frau, mir fehlt wirklich an nichts. Und wieso ich das jetzt erzähle, weil ich das alles nicht verstehen kann. Mhm. Er sagt mir hier seine Figur. Mhm. Halten wir mal für eine Ausrede. Ich denke schon, ja. Weil er, wenn wir unterwegs sind, das kommt noch hinzu, er flirtet mit Frauen. Ich wollte gerade sagen, hat er denn vielleicht eine andere Frau? Und das habe ich von meinen Freunden auch schon als Vermutung gehört. Und weißt du was, Damian? Ich bin sogar so weit hingegangen, dass ich in sein Handy reingeschaut habe. Das sollte man natürlich nicht tun. Absolut nicht. Ich weiß, ich habe wahnsinnige Schuldgefühle. Aber du hast es gemacht. Ich habe es gemacht. Und hast du irgendwas gefunden? Nein, zum Glück nicht. Und das war das Schlimme, wenn ich es gefunden hätte, hätte ich gesagt, scheiße, er hat mich betrogen oder dies und jenes. Mhm. Aber es ist ausgeschlossen. Ja, hast du ihm denn das erzählt, dass du geschnüffelt hast? Nein. Nein, also, weil ich Angst habe, dass das Vertrauen dadurch kaputt geht. Ja, es wäre ja auch zu Recht dann so, dass er sehr sauer wäre. Ich weiß, also eigentlich... Ist tabu, das ist, wenn das bei dir jemand machen würde, wärst du ja auch total sauer. Ja, ich weiß. Aber da ist irgendwas nicht in Ordnung zwischen euch beiden. Irgendwas stimmt ja nicht. Und wenn du mit ihm redest, wenn du ihn fragst, schweigt er oder sagt seltsame Sachen, weil er ein bisschen Bauch hat. Das kann ja nicht sein. Oder er zieht sich zurück auf die Argumente von vor 6-7 Monaten. Das kann nicht sein. Ja, und deswegen, ich verstehe nicht, wie ich das einordnen soll, weil andere Freunde sagten ja, vielleicht ist er homosexuell. Na gut, aber du hast ihn ja auch ganz anders erlebt im ersten Halbjahr. Alles andere als homosexuell. Ja, und dann meinte meine Freundin, vielleicht ist das so, dass er mich jetzt als Vorwand haben will. So am Anfang hat er mich nicht. Ah, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da muss irgendwas anderes im Busch sein. Vielleicht letztendlich auch, dass er gar nicht mehr so interessiert ist an dir. Das kann ja auch sein. Obwohl du eine schöne Frau bist. Ja, also das kann ich auch nur ausschließen, weil er vergöttert mich. Mhm. Auf Kuscheln ist er total drauf. Also Kuscheln kann man mit ihm. Kuscheln kann man mit ihm. Aber wenn es dann zur Sache geht, dann ist er nicht so interessiert. Nicole, solche Fälle sind in der Tat immer sehr, sehr schwierig, wenn eine Seite zumacht. Ich finde, in dem Fall, du stehst ja jetzt vor einem Rätsel. Du weißt ja nicht, was los ist. Dann hat die Seite, also in diesem Fall, hast du wirklich das Recht, ihn massiv nochmal anzusprechen und ihm zu sagen, dass, wenn er dir das nicht erklärt, du nicht mit ihm so leben kannst. Kann man ja auch nicht auf Dauer. Ja. Und wenn er dann immer noch nicht wach wird, dann musst du ihm sagen, dass du das nur noch eine bestimmte Zeit mitmachen kannst. Das habe ich ihm auch alles so gesagt, wie du das gesagt hast. Sogar letzte Woche. Mhm. Aber er äußert sich dazu nicht. Was wäre denn, was glaubst du, wenn du sagen würdest, pass auf, ich mach Schluss, ich halte das nicht mehr aus? Ja, so weit bin ich ja auch, aber ich habe Angst vor Verlust. Ich habe so eine Angst, Verlustangst. Natürlich, ja klar. Das ist für dich, du musst es jetzt natürlich abwägen, wie lange du das noch mitmachst, wie lange du das so hinnimmst. Ja, und genau das ich vermute mal auch, dass er auch ein Typ ist, so wie du ihn mir schilderst, dass der nie und nimmer mit dir zu einer Paarberatung geht, ne? Nee, das auch nicht. Naja, das glaube ich auch. Denn da wäre er dann eher gezwungen, den Mund aufzumachen. Aber Domian, was mich wundert, wieso flirtet er mit anderen Frauen? Ja, das könnte ja vielleicht doch in die Richtung gehen, dass, dass du für ihn zumindest sexuell nicht mehr attraktiv bist. Das willst du nicht gerne hören. Das hört man natürlich selbst nicht gerne, aber das kann ja sein. Und das habe ich ihm auch gesagt, was fehlt denn an mir? Bin ich zu schlank für dich? Mhm. Oder spreche ich deine sexuelle Praktiken nicht? Oder ist alles in Ordnung? Nein, da musst du sagen, pass mal auf, hier ist überhaupt nicht alles in Ordnung. Wenn wir nur einmal im Monat Sex haben und das von dir ausgeht, ist nicht alles in Ordnung. Leg bitte die Fakten auf den Tisch. Sonst kann ich mit dir nicht mehr leben. Da ist das keine gesunde und normale und solide Beziehung. So musst du an ihn rangehen. Ja, mehr kann ich leider nicht. Alles versucht. Ja, aber dann musst du irgendwann auch eine Konsequenz ziehen, Nicole. Nur reden bringt nichts. Und davor habe ich Angst. Ja. Dann musst du noch eine Weile leiden. Ja. Ich kann dir nicht mehr sagen, Nicole. Das ist meine Meinung dazu. Mhm. Du musst irgendwas tun und konsequent sein. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute wünsche ich dir, Nicole. Ja, lieben herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Auf Wiederhören. Viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800-220-5050. Kevin ist hier. Kevin ist 15. Hallo, Kevin. Jo, hallo. Jo. Weswegen hast du angerufen, Kevin? Ja, also bei mir, also in meiner Familie ist halt so, also meine Schwester wurde halt misshandelt. Von einem Familienmitglied von uns, also von meinem Onkel, von meinem Großonkel. Misshandelt oder sexuell missbraucht? Ja, also sexuell missbraucht. Sexuell missbraucht. Ja. Von deinem Onkel, Großonkel. Ja, und seitdem geht's ja alles, also ist alles kaputt zu Hause. Meine Mutter hat Burnout und wie war auch in der Klinik. Ja, wie alt ist denn deine Schwester? 13. Also 13 geworden. 13 geworden. Und wann ist das passiert? Also das ging über mehrere Jahre. Also wir sind nach 7 wieder, also als sie 7 war, sind wir wieder nach Deutschland, nach Köln gezogen. Mhm. Und dann fing das an, dann ging das bis 12, also nee, nicht 12, so 11, so 11 so ungefähr. Und wie ist das aufgeflogen? Ja, die war bei meinem Onkel, also nicht bei dem Großonkel, bei einem anderen Onkel. Mhm. Hat er geschlafen, also da war aber nichts. Und dann haben die so einen Film geguckt, der hieß Kleines Arschloch. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja, aber der Onkel Hein, der Onkel, ne, der macht das auch mit mir. Und so ist es dann, hat mein Onkel hier voll entblößt angerufen. Meine Mutter war dann schon am Schlafen. Ja. Hat er gesagt, ja, deine Mutter soll zurückrufen, wenn, wenn sie wach ist. Mhm. Dann wurde das am nächsten Tag gesagt. Ich wusste davon aber noch nichts. Hat mich ewig gefragt, wo mein Großer, weil er war fast jeden Tag bei uns. Hat mich gefragt, wo der bleibt, hat den vermisst. Hat ihn angerufen. Gefragt, was los ist. Er meint, nö, es ist nichts. Hat mir liebe Familie vorgespielt und dann irgendwann hat meine Mutter mit mir unter vier Augen geredet und hat es mir dann erzählt und das ist ja ein Schock, das ist ja ganz schlimm. Wenn du hast bisher also den früher als nett empfunden, den Großonkel. Er war für mich wie mein, also ich habe keinen guten Kontakt mit meinem Vater, wie ziemlich Vater. Viel Stress und so. Ja. Er war für mich wie ein Vater, ich habe ihn gemocht, wir waren Kegeln, alles und alles kaputt. Ist er angezeigt worden? Ja, ist angezeigt worden. Die Anzeige läuft auch schon seit anderthalb Jahren fast. Ja. Und wir warten jetzt schon seit einem Jahr auf die Gerichtsverhandlung. Meine Schwester darf deswegen auch noch nicht therapiert werden. Die darf nicht therapiert werden? Also die darf therapiert werden, aber noch nicht, also das Trauma, die darf halt nicht enttraumatisiert werden. Weil die Gerichtsverhandlung noch nicht stattgefunden hat? Genau, wir warten da schon seit einem Jahr drauf. Meine Mutter meinte... Das ist ja auch ein Ding, das habe ich auch noch nie gehört. Das heißt, so ein Kind muss dann quasi in die Warteschleife, bis die Gerichtsverhandlung dann kommt? Ja eben, die wurde ja auch schon mehrmals vernommen bei der Polizei. Das heißt, es wird dann alles wieder aufgewühlt und dann ist das dann... Der Monat danach wird es dann alles noch schlimmer, natürlich. Dann geht es wieder durch und so. Und die Schwester wohnt bei euch mit in... Ja, die wohnt hier zu Hause. Ist der Vater auch bei euch in der Wohnung? Nee, mein Vater, der wohnt, meine Eltern sind getrennt. Also, das heißt, deine Mutter ist alleinerziehend mit euch beiden? Richtig. Und beschreib mal den Zustand deiner Mutter. Ja, die leidet am Burnout-Syndrom, ne? War halt auch in der Tagesklinik. Und der geht's halt ziemlich schlecht und so, also die weint jeden Abend und... Hängt das mit dem Missbrauch an der Tochter zusammen? Ja, die hat sowas Ähnliches auch schon mal mitgemacht und es kommt dann bei ihr auch wieder hoch und... Ach so. Burnout heißt ja Überlastung und Depression gleichzeitig. Eben. hat sie sonst auch noch große Schwierigkeiten in ihrem Leben? Ja, die hat viel, also die kostet, also ein, zweimal im Monat erbricht sie und hat noch andere Krankheiten und so. Also, jetzt, das klingt ja alles ziemlich, ziemlich schlimm. Da bist du. Du bist relativ jung noch, du kannst ja auch nicht alle hochziehen und die Verantwortung tragen. Da ist deine arme Schwester, die noch nicht richtig therapiert ist, und da ist deine Mutter, der es seelisch auch sehr schlecht geht. Ja. Wer ist denn so ein, wer steht euch denn so ein zur Seite? Bei wem könnt ihr denn Halt finden? Ja, also meine Mutter hat ein paar Freundinnen und so, also das Problem, da gab es jetzt auch einen riesen Streit und so, und ja, die hat halt jetzt. Also die hat jetzt, die hatte früher viele Freunde, aber seitdem das dann ist, hat sie viel Probleme, hat nicht mehr so viel Zeit. Ja. Hat dadurch auch viele, ja, eigentlich sind das keine Freunde dann, aber hat dann dadurch viele verloren und so. Und die tut mir einfach richtig leid. Wie fühlst du dich denn in dieser ganzen Geschichte? Ja, keine Ahnung, ich denke die ganze Zeit so an Rachegedanken, und ich habe den letzten, der wohnt ja noch hier in Köln, und ich, ey, wenn ich ihn sehe, ich sehe den manchmal, ne, ey, ich... Das war ja fertig, ne? Und meine Oma erzählt mir dann irgendwie alle zwei Monate, der ist wieder im Urlaub da gewesen, der darf das Land verlassen, ne? Obwohl er sowas gemacht hat. Unglaublich, ja, das ist unglaublich. Ich sag dir jetzt nur eins vorweg, Kevin, ich kann das absolut verstehen, dass du Zorn hast, dass der das mit deiner Schwester gemacht hat. Weil ich konnte sie ja nicht beschützen, ne? Ich war voll die Vorwürfe. Ja, ist klar. Aber du darfst eines nicht tun. Du darfst dich nicht an dem Typ vergreifen. Weil der hat schon jetzt das Leben deiner Schwester ziemlich ruiniert. Der darf nicht dein Leben auch noch ruinieren. Dann sitzt du nämlich im Jugendknast, wenn da irgendwas Schlimmes passiert. Weißt du? Ja, soll ich jetzt warten, Tee trinken? Das mach schon seit einem Jahr. Ich schaff das nicht mehr. Musst du. Ich weiß, das ist total bitter und krass, aber das musst du machen. Er wird vor Gericht gestellt, und wir hoffen, dass er eine schwere und schlimme Strafe bekommt. Aber du musst die Finger daraus lassen. Sonst wird das Licht mehr auf dich wieder gerichtet als auf den. Und wenn du auch noch im Knast sitzt, hat deine Schwester vielleicht überhaupt niemanden mehr, mit dem sie reden kann. Weißt du, ich glaube, dass du sogar sehr wichtig bist für deine Schwester. Du bist der große Bruder. Ja, wir haben noch einen anderen Bruder, aber mit dem, also den habe ich jetzt vor kurzem richtig kennengelernt und so. Aber ist auch eher schlechter. Also der Kontakt ist vorhanden, wir schreiben ab und zu. Ja, aber nichts Tolles. Also, nee. Nee. Wie ist denn so, wie redest du denn mit deiner Schwester, wie redet sie mit dir? Wie ist das Verhältnis? Also, das kommt auf ihre Stimmung an. Manchmal, also ich behandle sie jetzt nicht wie eine 13-Jährige, wie so eine 10-Jährige, weil sie halt auch so redet, sich so benimmt und so. Deswegen, ja, ich kümmere mich halt um die, wenn die Hilfe in der Schule braucht, dann helfe ich der und so. Mhm. Also ich bin halt für sie da, nur ich bekomme halt erstmal, ich will auch nichts wiederbekommen, aber kommt halt ab und zu so eine Respektlosigkeit, so Kommentare, wenn ich ihr helfe und... Du behandelst sie, habe ich das gerade richtig verstanden, wie eine 10-Jährige und nicht wie eine 13-Jährige? Nee, also die ist halt ziemlich zurückgeblieben, ne? Ja. Weißt du, das kannst du ja auch nicht übel nehmen, wenn sie irgendwie... Nein, mache ich auf gar keinen Fall. Weil ich die ist ja, ist ja nun auch wirklich sehr gebeutelt und... Auf jeden, ja. Ihr geht's ja auch sehr schlecht. Richtig. Aber ich find's wirklich für dich auch sehr schwer, in der ganzen Situation noch einen klaren Kopf zu bewahren. Ja, ich bin auch jetzt ein, zwei Wochen nicht in der Schule gewesen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, meine Mutter geht's immer schlechter, und ich habe immer das Gefühl, dass ich für sie da sein muss. Ja. Was macht denn deine Mutter? Ist deine Mutter denn bei einem Arzt oder Therapeuten? Meine Mutter hatte mal eine Therapie, wir haben auch hier eine Familienhilfe. Jetzt wurden, also jetzt kamen nochmal neue, weil wir wussten einfach nicht mehr weiter, die alte Familienhilfe, und die helfen uns jetzt. Also ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar Tipps bekommen, aber hilft mir nicht wirklich weiter. Verstehe. Also, ich sage jetzt das nochmal, weil mir da wirklich sehr dran liegt, Kevin, dass ich dich wirklich bitten möchte, die Hände von diesem Typ zu lassen. Was meinst du, was du deiner Mutter von Unglück machst, wenn du jetzt auch im Jugendknast sitzt? Das ist ja klar. Und, habe ich schon gemerkt. Ne, oder wenn noch eine Baustelle aufgemacht wird, wenn du da irgendwas angerichtet hast. Ich habe totales Verständnis für dich. Aber du musst jetzt wirklich eisern sein und lass die Finger davon, das wird die Polizei und die Justiz schon machen. Die machen das zu langsam für dich, das verstehe ich auch. Ich finde aber, deshalb finde ich gut, dass du angerufen hast. Ich finde, du brauchst irgendwie ein bisschen Rückhalt. Damit ein bisschen einmal Familiehilfe, mal reden und so, das ist es nicht, wie du gerade auch gesagt hast. Wir überlegen mal jetzt im Hintergrund, du lebst hier in Köln, sagst du. Ja, richtig. Gut, okay. Wir überlegen jetzt mal im Hintergrund, was wir dir da konkret an Hilfe anbieten können. Okay. Dafür bitte ich dich aufzulegen, und du wirst von einer Mitarbeiterin von mir, von der Magdalena, zurückgerufen, und alles Weitere dann im Hintergrund. Okay, danke schön, ja. Sehr gerne, Kevin. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Wünsche ich dir. dir auch. Ciao. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, nächste Woche der Themenhinweis für unser Thema nächste Woche. Nächste Woche steht die ARD ja sehr im Zeichen von Trauer und Tod. Das ist die ARD-Themenwoche und wir wollen uns dem auch anschließen mit unserem Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das Thema bei uns heißt Leben mit dem Tod in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, für die der Tod ein ständiger Begleiter ist. Also seid ihr selbst zum Beispiel todkrank? Liegt ein Angehöriger von euch im Sterben? Oder wird vielleicht euer Kind seinen nächsten Geburtstag nicht mehr erleben? Und ich würde auch gerne mit euch darüber sprechen, wie geht ihr mit dem Verlust eines Menschen um? Wie trauert ihr? Wie habt ihr schon getrauert? Leben mit dem Tod, so heißt unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ihr euch gerne anmelden wollt, das geht über domian@wdr.de. Themennacht nächste Woche, Leben mit dem Tod. Heute freie Themennacht, wie immer freitags. Und ich bin verbunden mit Marion und Marion ist 54. Guten Morgen, Marion. Ja, Domian, guten Morgen. Das ist für mich jetzt hier ein wunderbarer Übergang. Ja. Weil es passt zu beiden Themen. Ich wollte eigentlich mit dir sprechen noch zum Thema vom Mittwoch, Thema Blut. Ja. Und jetzt kommt das Thema Leben mit dem Tod und das passt im Prinzip beides. Na, dann leg mal los. Ja, wollte ich erstmal zum Thema Blut von voriger Woche eine ganz kurze Randbemerkung machen. Mhm. Deine vorletzte Gesprächsteilnehmerin, die hielt sich ja für ein Vampir. So war's. Die war ja fest der Überzeugung auch, ja. Ne? Sie, ja. Und sagte, sie geht in der Apotheke sich Nadeln kaufen und dann setzen die sich und trinken das Blut daraus. So war es, ja. Ne? Nach, ja, so war das. Ja. Und im weitesten Sinne war ich, mir blieb die Luft weg in dem Moment, weil ich habe eine Erkrankung, die nennt man Morbus Osler. Mhm. Und was sie als Spaß in Bezug auf sie jetzt aber als Krankheit, denn sie ist für mich krank, bezeichnet, ist bei mir tatsächlich so. Wir brauchen dieses Blut, um überhaupt leben zu können. Aber du trinkst nicht das Blut von anderen Menschen? Um Himmels Willen, nein. Ich bekomme es medizinisch verordnet. Ich bekomme dieses Blut auf Rezept. Was ist das genau für eine Erkrankung? Beschreib sie uns doch mal. Das ist eine, um es für einen Laien auszudrücken, eine Blutkapillargefäßwandschwäche. Ja. Das musst du dir so vorstellen, wenn du jetzt sehr gut sichtbar auf der Hand, das sind die großen Venen. Ja. Da sagst du jetzt für einen Laien verständlich, das ist ein Maschendrahtzaun, der sich da durch deinen Körper zieht. Ja. Und das kleine Kreislaufsystem, das sind die Kapillaren. Mhm. Da würde ich sagen, da stell dir vor, das ist ein Fliegengitter. Mhm. Das durchzieht den ganzen Körper. Ja. Und das ist bei uns ein Gendefekt, diese kleinen Kapillaren, mhm, die platzen bei uns. Ah, ich verstehe. Das heißt, du hast auch immer überall Blutergüsse? Nee, Blutergüsse nicht, das sind punktförmige Blutungen, wie Pickel. Ach so, so kleine, ja, rote... Ganz kleine am Körper und im Gesicht treten die größer auf und an den Ohren und im Mundbereich und Lippenbereich. Aber dieses Blut tritt nicht aus dem Körper raus? Doch, an Öffnungen wie jetzt zum Beispiel Nase. Ach so. Und dann auch, du kannst also auch aus dem Mund bluten, du kannst aus dem Zahnfleisch bluten. Mhm. Die Zunge wurde mir schon genäht. Die Zunge wurde genäht? Ja. Das klingt aber... Wenn dann also die Kapillaren da, das sind wie so, als hätte so ein Blutpickel auf der, ja, Zunge, der platzt. Ah, ja, ich verstehe. Das heißt, deshalb verliert ihr ständig Blut? Immer. Und dann braucht ihr Blutnachschub? Ja, wir kriegen dann immer Konserven. Ja. Und da sind wir beim Thema Blutspende und können sagen, wie wichtig Blutspenden ist. Ja, und das wollte ich, das war mir also mein allerwichtigstes Anliegen, weil wir sind ja doch einigermaßen viele. 3% der Menschheit haben diese Erkrankung. Mhm, und wir können nur leben, weil es Menschen gibt, die Blut spenden. Mhm, und wir erhalten ja nie die Chance, uns einmal bei diesen Menschen bedanken zu können. Das stimmt, das ist alles anonym. Ne, das ist anonym. Mhm. Das ist ja, also es ist lebenserhaltend, die retten uns das Leben. Wie geht denn das? Dann bekommst du das aufgeschrieben oder gehst du in eine Klinik und kriegst es in so eine Art Transfusion? Ja, du kriegst das du gehst jedes Mal ins Krankenhaus. Jedes Mal ins Krankenhaus? Ja, ja. Und wie viel bekommst du dann? 2 Konserven. Das, wie viel ist das denn genau? Wie viel Liter? Ich glaube, da sind, jetzt weiß ich nicht ganz genau, aber da müssten so 200 Milliliter sein. 200 Milliliter. Mhm. Ne? Ja. Also einen guten halben Liter. bekommst du jedes Mal. Immerhin, das ist schon eine ganze Menge. Ne? Und wie oft und musst du das machen? Ja, das sind also, der kleinste Abstand sind 3,5 Wochen. Mhm. Dann hattest du also kleine, richtig heftige Blutungen überall im Körper. Mhm. Und wenn die dann verheilt sind und es treten nicht so heftig neue auf, dann kann es auch mal bis zu 8 Wochen gehen. Was sicher dann schon eine Erleichterung für dich ist, wenn du nicht so oft hin musst. Es ist so körperlich ja nicht mit Schmerzen verbunden, ne? Nur mit einer großen Schwäche. Kann es eigentlich auch zu inneren Blutungen kommen? Ja, das ist ja das Gefährliche daran, gefährlicher als die äußeren. Weil man die nicht bemerkt. Eben, genau. Mhm. Die Schmerzen nicht. Jetzt bist du 54 Jahre alt, du hast diese Erkrankung seit deiner Kindheit? Ja, es ist ein Gendefekt, da wirst du mit geboren. Und der ist auch gleich ausgebrochen, also die Erkrankung ist auch mit dem ersten Lebensjahr gleich dann sichtbar gewesen. Nee, das kann passieren, muss aber nicht. Sichtbar und wirklich diagnostizierbar ist es eigentlich nur, dass du denkst, du hast das oder könntest es haben, Mitte 30. Ach so. Dann treten also die ersten Erweiterungen, du hast die Krankheit dann schon in dir, bloß du weißt es nicht. Ja, genau. Wie oft bei solchen Generkrankungen. Du weißt es nicht, weil es nicht sieht. Sag mal, du bist nur eine Frau. Frauen menstruieren. Hast du dann, also da hast du schon recht, wesentlich stärker als jetzt Nicht-Osler-Betroffene. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel stärker? Ja, eine normale Frau hat das vielleicht jetzt so, hat ihre Periode so 3-4 Tage höchstens. Und bei uns zieht sich das dann hin, je nachdem, ist auch wieder überall anders. Die Krankheit ist sehr, sehr vielschichtig. Mhm. Bis zu 8 Tage. Oh. Und aber auch dann sehr, sehr stark. Oh. Das ist aber sehr, sehr, sehr belastend. Ja, also schön ist das nicht, aber die Zeit ist ja bei mir jetzt auch Gott sei Dank schon vorbei. Ja. Ist das eine Erkrankung, die, sagen wir mal so, ein bisschen flapsig, die nur so lästig ist? Oder besteht auch wirkliche Lebensgefahr? Sie ist tödlich. Hört sich verrückt an, aber sie ist tödlich. An was kann man sterben? An inneren Blutungen zum Beispiel, worüber wir gerade gesprochen haben? Ja. Du kannst also bis Schlaganfall gefährdet, weil die Gefäße ja auch im Gehirn platzen. Ich hatte also schon 2 ganz kleine Schlaganfälle. Und du kannst also einen Herzinfarkt kriegen, eine Lungenembolie. Das heißt, du lebst und gehst auf ganz dünnem Eis. Ja, ich weiß nie, wann es platzt. Mhm. Na, es kann jederzeit sein. Mhm. Es gibt aber auch viele Osler-Patienten, die erreichen ein normales Lebensalter. Stichwort normal. Hast du bisher also ein relativ normales Leben geführt? Kann man das mit der Erkrankung? Ja, also die psychische Belastung ist sehr groß, würde ich sagen. Größer als die körperliche. Weil die Krankheit ist absolut, abgesehen jetzt von akuten Ereignissen, wo wir gerade drüber sprachen, Schlaganfall oder sowas, ist es also eine sehr humane, schwere Krankheit. Ja. Weil du hast bei dieser Erkrankung absolut keine Schmerzen. Nur wenn jetzt die Werte so weit fallen, so wie jetzt, ich muss also Montag wieder rein, dann bekomme ich wieder Blut. Dann bin ich also sehr, sehr schlapp. Du kriegst also, der Körper lagert ein bisschen Wasser ein, weil du hast zu wenig Blut und zu wenig Sauerstoff dann logischerweise. Ja, natürlich, ja. Das heißt, eine Erkrankung, wo man sehr genau seinen eigenen Körper immer beobachten muss. Ja, irgendwann gewöhnst du dich daran. Ja, ja. Bist du verheiratet? Nee, ich bin verwitwet schon, aber lange Zeit, seit 25 Jahren. Hast du Kinder? Ja, 2. Ach, und das ging auch. Eine Geburt konnte man dir zumuten. Ja, ich habe aber mehrere Jahre nach der Geburt, habe ich das aber erst festgestellt, weil es eben schleichende Prozesse ist. Die erste Blutübertragung habe ich bekommen, da war ich 33. Aber das hat auch ganz lange gedauert, bis sie wussten, wo die Ursache der Erkrankung lag. Als die Erkrankung ausgebrochen war und du wusstest, dass du diese Erkrankung hast, kann man da auch entspannt Sexualität erleben oder hat man Angst, dass da irgendwas kaputt geht oder aufplatzt? Da kann ich mich nicht zu äußern, weil ich war 29, als mein Mann verstarb. Ach so, und seitdem lebst du abstinent. Und Mitte 30 ist das bei mir erst ausgebrochen, also dass es sichtbar wurde. Ja. Aber ich denke auch mal, es ist, dass Menschen, die in Partnerschaften leben mit dieser Erkrankung, wesentlich mehr psychisch belastet sind, als ich jetzt, die ich alleine lebe. Ach so, das glaubst du. Da bin ich fest von überzeugt. Weil? Das habe ich an der Ehe meiner Mutter mit meinem Vater erlebt. Weil die Mutter es auch hatte? Nein, mein Vater. Der Vater, also überträgt sich das dann. Ja. Und das hat, also dann, meine Mutter ekelte sich dann davor. Achso, du meinst, also... Das wenn mein Vater dann blutete, plötzlich beim Essen platzten die Gefäße an der Lippe und dann konnte er gar nicht so schnell reagieren. Denn man muss dazu sagen, es ist nicht ein Schröpfchen, es läuft dann. Dann lief ihm das Blut von der Lippe in die Suppe und die Mutter fing dann an zu würgen. Ach du lieber Himmel. Und solche Geschichten, die behältst du dann und das... Ist das ein Grund auch, weswegen du alleine geblieben bist dann danach? Das ja, es spielt also heute, wo es so ausgebrochen ist, sage ich also, von meiner Krankheit her bin ich froh, dass ich alleine bin. Aber natürlich hast du auch im normalen Leben, wärst du auch gerne, dass du gedacht hast, Mensch, wenn ich jetzt gesund wäre, wäre ich vielleicht nicht alleine. Ja, ja. Und auch in Sachen Sexualität bist du deshalb auch so vorsichtig wegen dieser Erkrankung, dass du dich da zurücknimmst? Nee, deshalb bin ich keine Partnerschaft mehr eingegangen. Das hat andere Gründe. Das liegt an meiner Vergangenheit, dem Leben mit meinem Mann. Ich habe meinen Mann sehr geliebt. Er ist sehr schwer gestorben. Das ist ein anderes Thema. Ja, ja. Und dann hatte ich die Kinder klein und viele Probleme vorher mit seiner Erkrankung gehabt. Ich war einfach, ich hatte keine Lust mehr. Ich verstehe, ich verstehe. Ja. Jetzt hast du gerade, Marion, am Anfang gesagt, du wolltest Bezug nehmen auf unser Thema. Das hast du ja gerade jetzt ausführlich erzählt, nämlich deine Erkrankung. Und wolltest auch noch was zu unserem Thema Tod und Sterben sagen. Ja. Dann leg los. Und da habe ich also einen ganz, wirklich makaber, einen lockeren Bezug dazu. Wie soll ich dir das jetzt erklären? Also meine zu deinem eigenen Tod, hast du einen lockeren Bezug? Ja, nicht, dass ich sage jetzt, hurra, ich sterbe. Das, also gelöst, ganz relaxed. Wie kommt das? Erklär es mal. Ich habe also, ich sage vom Erlebten her, von meinem Leben her, habe ich also ein sehr reiches Leben gehabt, viel geweint und viel gelacht, wie es sein muss. Ein schöner Ausgleich. Ja. Und du sagst auch ein reiches Leben gehabt, trotz dieser doch schweren Erkrankung. Ja. Ja. Reich verstehe ich darunter den Wert des Lebens. Natürlich. Woran man den Wert des Lebens misst. Ja, du hast völlig recht. Das ja. meine ich. Ja, ja, verstehe. Na, ich habe meinen Mann gepflegt, dieser starb, meinen Vater gepflegt, in meinen Armen sind die eingeschlafen. Zu Hause beide. Und das hat mir die Angst vorm Sterben genommen. Das heißt, wenn jetzt, wenn du jetzt wüsstest, ich muss nächste Woche sterben, wärst du ganz... Ich habe alles geregelt. Ja. Schon aufgrund der Schlaganfälle. Meine Patientenverfügung ist fertig. Ja. Die habe ich immer bei mir, meinen Notfallbrief. Ich habe mit meiner Ärztin das Thema ganz sachlich und wir haben sogar, du wirst es nicht glauben, wir haben sogar stellenweise heftig gelacht. Bei der Erörterung der Patientenverfügung. Und meine Ärztin sagte dann auch, also Frau Schulz, ich kam da rein, als die fertig war, das war ja schon der größte Witz. Ich sag so, Frau Doktor, mein Umzugsplaner ist fertig. Da sagt sie zu mir, wie Ihr Umzugsplaner? Ja, ich sag, für die letzte Reise. Ich sag, aber die Kartons brauche ich nicht packen, das ist das Positive. Also da hast du ja wirklich eine sehr lockere und coole Einstellung. Ich beneide dich darum. Ja, das ist einfach so, weil ich halt erlebt habe, wie die beiden gegangen sind. Ja, vielleicht hat das aber auch mit deiner Erkrankung zu tun, dass du durch diese Erkrankung vielleicht auch, ja, sagen wir mal, geerdeter bist oder dich noch viel mehr auch mit dieser Thematik beschäftigt hast. Kann das sein? Ja. Und ich sage jetzt ja auch, man könnte ja bei dieser Erkrankung viel mehr noch machen. Aber mein Vater ist einen wesentlich qualvolleren Weg gegangen. Und ich habe gesagt, dieses alles lasse ich mit mir nicht machen. Wie alt ist... Ja, bitte? Mein Papa ist 60 geworden. Wolltest du fragen, ne? Wollte ich fragen, genau. Der ist 60 geworden. Und das sind auch so Ängste, die mitschwingen. Zum Beispiel, wenn du jetzt darüber nachdenkst, also ich bin jetzt 54 und habe schon viel eher angefangen, Blut zu bekommen als mein Vater. Ach so. Und als mein Vater anfing, Blut zu bekommen, lebte er noch 1,5 Jahre. Und meine Abstände, am Anfang bekam ich jedes halbe Jahr Blut und die Abstände werden immer kürzer. Also es geht dann... Gibt es denn eigentlich... Ich habe gestern einen ganz tollen Satz gehört bei Lanz. Und nachdem lebe ich jetzt, seit ich so häufig Blut kriege. Da sagte der Jochen Wutze, der Tod steht noch nicht vor der Wohnungstür. Aber er sucht unten schon eifrig im Parkplatz. Weißt du so? Und das sind so Sätze, die finde ich toll. Marion, dann hoffe ich, dass das alles zugeparkt ist und er noch lange keinen Parkplatz bei dir findet. Ja, ich wünsche es mir für meine Kinder. Ja, natürlich, natürlich. Und dass du so eine gelassene und fröhliche Seele bleibst, ne? Das wünsche ich dir. Und noch einmal danke an alle, die Blut spenden. Ihr rettet uns das Leben, das finde ich ganz toll. Schön, dass du es nochmal gesagt hast. Alles Gute. Interessant, dass du angerufen hast, liebe Marion. Vielen Dank. Domian, ich danke dir auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. schönen Tschüss. Abend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und um 1.45 Uhr machen wir weiter mit dem Tobias. Und der Tobias ist 22. Hallo Tobias. Hallo Domian. Hallo Tobias. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich meine 7 Monate alte Tochter, die Zoe, leider nicht mehr sehen darf. Warum darfst du die nicht sehen? Das ist ja eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Ich fasse mich mal kurz. Es geht um die Mutter wahrscheinlich. Genau. Mhm. Meine Ex-Freundin, die, als sie das Kind gekriegt hat, ist sie kurz darauf zum Jugendamt hin und hat dann dem Jugendamt verklickert, ich wäre hochgradig aggressiv. Die haben dann direkt eine Sperre eingeleitet. Allein aufgrund ihrer Aussage hat das schon gereicht? Das laut Aussage hätte das da wohl schon gereicht. Das habe ich auch schriftlich bekommen vom Jugendamt, dass ich eine Sperre habe. Du bist aber, du hast die Vaterschaft anerkannt und angenommen. Du bist genau. Der Vater des Kindes, das ist schon mal ganz klar. Genau. So, das Problem ist jetzt eigentlich nur zurzeit, dass meine Ex-Freundin mir so auch den Kontakt mit der Kleinen verbietet. Wer hat das Sorgerecht? Hat sie voll das Sorgerecht? Nein, das halbe Sorgerecht liegt bei ihrer Mutter und die andere Hälfte vom Sorgerecht hat zurzeit das Jugendamt. Sie hat nur das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Warum hat sie nicht das Sorgerecht? Weil sie noch keine 18 ist. Wie alt ist sie denn? Sie ist zurzeit 17. Ja, aha. Wie lange warst du übrigens mit ihr vorher zusammen gewesen? 1,5 Jahre. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das nicht geplant war, das Kind. Nee, das war von meiner Seite aus komplett nicht geplant. Die hatte auch immer soweit die Pille genommen, ist dabei nur ins Bad gegangen. Ja, irgendwann habe ich auch rausgekriegt, dass sie die Tabletten im Bad bunkert. Aha. Haben sie dann zur Rede gestellt, ja, aber da hieß es dann schon mit dem Schwangerschaftstest, ich bin schwanger. Du gehst davon aus, dass sie es darauf angelegt hat? Ich denke ja. Da war sie 16, ne? Als du... Da war sie 16. Als das passiert ist. Wie hast du denn da reagiert? Ich habe zurzeit einfach nur, ich möchte meine Tochter gerne sehen. Und nicht mal in dem Moment, als sie dir sagte, ich bin schwanger, wie hast du da reagiert? Für mich ist erstmal eine Welt zusammengebrochen. Glaube ich. Das war nicht in der Lebensplanung so früh schon vorgesehen. Nee, komplett nicht. Also ich wollte auch, da war ich noch in meiner Ausbildung, kurz vor Ende. Und der Betrieb hat auch nur ausgebildet, der hat mich nicht übernommen. Mhm. Und ich wollte eigentlich erst, wenn, feste Arbeit haben, ein bisschen arbeiten, dass man ein bisschen Geld an der Seite legen kann. Ja, klar. Das damit, wenn das Kind da ist, damit quasi man auch was bieten kann, sag ich mal. Während der Schwangerschaft wart ihr aber noch zusammen? Während der Schwangerschaft schon, ja. Und wie war die Stimmung da zwischen euch beiden? Ich sag mal, hochgradig gereizt. Sie hat mir die ganze Zeit unterstellt, ich würde fremdgehen. Ja, und größtenteils war ich dann einfach bei meinen Eltern. Du bist nicht fremdgegangen? Nee. Das kam mir so ein Tick zögerlich. Ja. Doch, du bist mal fremdgegangen. Nein. Ich bin auch zurzeit verheiratet. Wie, du bist verheiratet? Mit jemand anderem? Ja. Oh. Wie? Ja, das war auch, bevor sie, meine Ex-Freundin, schwanger geworden ist, war auch die Beziehung kurz vor der Kippe. Achso, das heißt, du warst schon ein verheirateter junger Mann, als du mit der Mutter deines Kindes zusammen gewesen bist? Nein, da war ich noch nur mit meiner Ex-Freundin zusammen. Und halt kurz, ich sag mal, kurz nachdem die Kleine geboren wurde. Also vor ein paar Monaten hast du geheiratet? Genau. Wieso? Und wie lange warst du mit der Frau zusammen vorher? Seit dem 1. November 2011. Und warum heiratest du so schnell? Das kam einfach spontan von beiden. Ja gut, aber... Na gut, ist eine andere Geschichte jetzt. Genau. Auf jeden Fall, die Trennung kam dann nach der Geburt von deiner Ex, von der Mutter des Kindes? Nee, also die kam schon ein bisschen vorher. Paar Monate davor, bevor ich mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen bin. Mhm. Und ich denke mal, das hat meiner Ex-Freundin komplett nicht gepasst. Mhm. Und daher, und so erklärst du dir auch die Aggression oder das alles, was sie da jetzt in die Wege geleitet hat? Ja. Ja. Ich habe jetzt einfach nur eine wichtige Frage, ob du da irgendwie Rat weißt, an wen man sich wenden könnte, wenn das Jugendamt, also mir wurde auch gesagt, weil meine Ex-Freundin mir gedroht hat, wurde vom Jugendamt gesagt, die ist erst 17, die ist noch unzurechnungsfähig. Nehmen Sie das nicht ernst? Ich weiß nicht, wie weit ich sie ernst nehmen kann. Ich mag schon, du brauchst eine handfeste Beratung, letztendlich juristische Beratung. Ja. Was du jetzt unternehmen kannst, wie du dich verhalten sollst. Du möchtest gerne Kontakt zu deinem Kind haben, ne? So habe ich es verstanden. Und das soll klar geregelt werden, alles. Und du hast dich bisher noch nicht richtig beraten lassen von irgendjemandem? Nee, weil meine Eltern haben auch immer nur gesagt, geh zum Jugendamt, klär das mit dem Jugendamt. Die wohnt in einer anderen Stadt. Und in der Stadt, wo ich wohne, die sagen mir dann, die wären da nicht für zuständig. Ich verstehe. Nein, ich finde auch, dass du einen außenstehenden Berater brauchst. Wir rufen dich jetzt zurück und dann kriegst du von uns die Tipps, wer das machen könnte und wie du das organisieren solltest. Okay, könnte ich noch kurz jemanden grüßen? Nee, du, ja, ich mag das nicht mit dem Grüßen. Weißt du, dann fangen alle an zu grüßen und alle anderen langweilen sich tot dabei. Also, naja, weil das ist ein guter Bekannter von mir, der mich in der Zeit auch immer unterstützt hat. Ich bitte dich, das zu akzeptieren, okay? Alles klar. Tobias, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss. Ciao. Tschüss. Aber immer nett, der Tobias, es gab ja auch schon Fälle, wo die Leute dann einfach das doch rausposaunt haben, den Gruß, und der Tobias hat es dann akzeptiert. Sehr nett. So, wen haben wir hier? Hier ist jemand mit einem sehr ungewöhnlichen Namen. Delphine Chanel, stimmt das? Ja. Ach, korrekt. Ist das dein richtiger Name? Ja. Delphine Chanel. Ja. Wie kommt denn das, dass du so ungewöhnlich heißt? Wir kommen aus Frankreich und meine Mama fand den Namen Delphine Chanel einfach total toll. Ich kenne Chanel ja nicht als Name, sondern nur als Parfüm. Ich bin halt Dufte. Ich bin davon überzeugt, dass du Dufte bist. Delphine Chanel, 18 Jahre alt. Den Namen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sagen die Leute alle den ganzen Namen oder sagen die irgendwie Delphi zu dir oder sowas? Nee, Fini. Fini. Ja. Delphine Chanel klingt sehr poetisch. Dankeschön. So, meine Liebe, weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich mit meiner Vergangenheit nicht so wirklich abschließen kann. Ich und mein Bruder wurden halt jahrelang von unserem Vater geschlagen. Oh. Über Jahre, sagst du, in der Familie? Ja, also bei mir waren es jetzt 12 Jahre. 12 Jahre. Erzähl mal, was er so genau mit dir gemacht hat zum Beispiel. Ja, also es gab Tage, da habe ich mein Zimmer nicht aufgeräumt, da kam er reingestürmt, hat mich in die Ecke gedrängt, bis ich mit Nasenbluten auf dem Boden lag. Und also richtig, das war einfach schrecklich, ja. Mit Händen oder mit Gegenständen, wie hat er dich geschlagen? Beides. Da hast du Nasenbluten also, auf der Erde lag. Kochlöffel mal. Bitte? Es gab Kochlöffel, womit er mich geschlagen hat. Er hat mich mit Flaschen abgeworfen. Also, das ist schon krank gewesen, wirklich. Aber das klingt ja so, als wärst du dann auch bisweilen richtig verletzt gewesen, wenn er dich mit Flaschen beworfen hat. Ja. Und das war ich auch. Was war die schwerste Verletzung in all den Jahren? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, meine allerschwerste Verletzung war, mein ganzer Rücken war blau und blutig und da musste ich auch wirklich mit ins Krankenhaus. Und das hat er mit dem Bruder auch gemacht? Ja, und mein Bruder, also mein Vater, ich muss vielleicht dazu sagen, mein Vater hat ADHS und mein kleiner Bruder hat das vererbt bekommen von ihm. Mhm. Und ich bin halt ein bisschen stabiler, so vom Gedächtnis her und vom seelischen her, als mein kleiner Bruder. Mhm. Und mein kleiner Bruder musste dann auch in so eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dein Kleiner, nicht mehr geschafft hat. Ja. Wie viel jünger ist dein kleiner Bruder als du? 4 Jahre, also jetzt ist er 14 und ich bin 18. Ja. Wie hat denn, wenn der Vater sich so irre verhalten hat, euch gegenüber und euch so geschlagen hat und misshandelt hat, wie hat die Mutter sich denn da verhalten? Meine Mama hat sich immer dazwischen gestellt und noch Schlimmeres vermieden. Also ich habe auch oft das Gefühl gehabt, wenn sie nicht da gewesen wäre, dass er uns wirklich erwürgt hätte. Und hat der Vater denn deine Mutter, eure Mutter auch geschlagen? Nein, das nicht. Er hat sie öfter mal zur Seite geschubst und aber er hat sich nie getraut, sie wirklich anzufassen. Aber wenn meine Mama jetzt zum Beispiel weg war, haben wir wirklich die Hölle zu Hause erlebt und mussten uns in unser Zimmer einschließen, damit uns nichts passiert und das ist schon wirklich krank. Und du sagst, das ging bis zu deinem 12. Lebensjahr? Nein, bis zu meinem 18. Lebensjahr. Ach so. 12 Jahre. Ach, 12 Jahre, so mal. Ah, ich verstehe. Das heißt, du bist gerade erst weg von dem Vater, du bist ja jetzt 18. Ja, ich bin im September 18 geworden und ich habe am 2. September Geburtstag gehabt und bin am 3. September ausgezogen. Aber dein kleiner Bruder wohnt da noch? Ja. Und mit dem macht das immer noch so? Nein, also da haben wir jetzt auch so therapeutische Hilfe, sage ich jetzt mal. Ja. Mein Vater muss auch starke Beruhigungsmittel nehmen, mein Bruder halt auch wegen seinem ADHS, aber mein Bruder leidet. Mein Bruder, also man merkt das richtig, wenn mein Vater aufsteht, dass er richtig zusammenzuckt und richtig Angst hat und ja. Weißt du, was ich nicht verstehe, Delphine Chanel, dass deine Mutter das so viele Jahre mitmacht? Warum hat sie sich nicht getrennt von ihm und ist mit euch, mit den Kindern weggegangen? Habe ich sie auch oft gefragt, dann meinte sie so, ja, sie kann und möchte ja auch nicht alles aufgeben und ich verstehe sie da auch ein Stück weit. Damals hat sie sich nicht getrennt, weil das war sie hat mich 1994 gekriegt und damals hatte sie nicht so diese staatliche Unterstützung. Sie wusste gar nicht, wohin. Sie kam ja aus Frankreich bisher. Sie hatte hier niemanden. Ja gut, aber das ist alles Europäische Union und da gibt es ja nun auch in Deutschland Hilfe, auch für Leute, die aus Frankreich kommen. Also ich mache ja auch keine Vorwürfe. Ja, wobei mich es schon irritiert, muss ich dir ehrlich sagen, wenn es so lange so geht, darf eine Mutter das eigentlich nicht dulden. Wie glaubst du denn, wie geht das denn jetzt weiter da bei euch in der Familie? Wie ist denn dein Verhältnis zum Beispiel jetzt zu deinem Vater? Also ich sehe meinen Vater Gott sei Dank nicht so oft. Und wenn, dann rede ich auch nur das Nötigste mit ihm, weil ich kann ihm das irgendwie nicht verzeihen. Ja, ich kann das irgendwie nicht. Das kann ich auch gut verstehen, dass du dem das nicht verzeihst. Die Mama? Mit meiner Mama habe ich ein sehr gutes Verhältnis und mit meinem Bruder auch. Nur mit meinem Vater, ich glaube, das wird auch nicht mehr. Hat er denn irgendwann mal zu dir sich gut mit dir unterhalten und sich vielleicht mal entschuldigt für all das, was passiert ist? Nein, er hat immer nur gesagt, dass er mich hasst. Ach, das hat er zu dir gesagt? Und er wäre die 10 Minuten hier lieber spazieren gegangen. Das tut aber weh, wenn man hört, dass der eigene Vater einen hasst. Ja, aber es prägt mittlerweile an mir ab. Also ich habe das nie so wirklich an mich rangelassen. Mhm. Sprichst du denn jetzt viel mit deinem Bruder? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch eine wichtige Stütze für deinen Bruder bist, ne? Weil du bist die alte Schwester, du bist jetzt ausgezogen, da kann er sich bei dir ja auch schon mal anlehnen und aussprechen. Ja, das macht er auch und er kann auch jederzeit zu mir kommen, wenn irgendwas sein sollte und das weiß er auch. Finde ich gut. Aber du sagst für dich, ich komme mit all dem, was da passiert ist, irgendwie nicht so richtig klar und ich kann das nicht verarbeiten. Sagst du, kann ich auch gut verstehen. Das kann ich wirklich gut verstehen. Du bist ja mal gerade erst aus diesem ganzen Drama entflohen und kriegst es ja indirekt noch mit über deine Mutter und den kleinen Bruder. Meine Sendung ist jetzt rum, Delphine Chanel. Aber wir werden dich nochmal anrufen und überlegen mal, wie wir dir ein bisschen zur Seite stehen können. Okay. Ja, da bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Uwe Petersen. In der Nacht von Montag auf Dienstag sehen und hören wir uns wieder. Ich hoffe pünktlich um 1 Uhr, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Und unser Thema nächste Woche als Schwerpunktthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Leben mit dem Tod. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Da könnt ihr euch schon gerne per Mail anmelden. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.